Ich bin Nochmal bitte. guten Tag. Ich heiße Dr. Attis. Ich bin auf dieser Station als Assistentarzt tätig und würde gerne mit Ihnen diesen Aufnahmegespräch führen. Sind Sehr Sie gerne. damit einverstanden? Natürlich. Bevor Ihren Beschwerden erzählen, benötige ich ein paar persönliche Daten. Wie heißen Sie? Mein Name ist Helga Schmidt. Helga Schmidt. Helga Schmidt. Frau Schmidt, könnten Sie bitte Ihren Vorname und Nachnamen langsam und deutlich buchstabieren? Mein Vorname ist H wie Heinrich, E wie Emil, L wie Ludwig, G wie Gustav, A wie Anton. Mein Nachname Schmidt, SCH, M wie Martha, I wie Ida, D wie Dora, T wie Theodor. Okay, wie alt sind Sie, Frau Schmidt? Ich bin 54 Jahre alt. Ich bin 50 Jahre alt, Entschuldigung. 50. 50. 50 Jahre. Okay. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie aktuell? Ich bin 1,65 Meter groß und wiege 65 Kilogramm. Okay. Frau Schmidt, was führt Sie zu uns heute? Ich komme heute zu Ihnen, weil ich seit 3, 4 Tagen Schmerzen in der Brust habe. Brustschmerzen. Richtig. Seit 3 bis 4 Tagen. Genau, ungefähr 3 bis 4 Tagen. Wo genau die Schmerzen können In der Sie linken Brustwand, Brustseite. linken Seite. Wie stark sind die Schmerzen auf einer numerischen Ungefähr. Skala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichte Schmerzen und 10 ist unerträgliche Schmerzen. 7 ungefähr. Ungefähr 7. Okay. Haben Sie Enge gefühlt? Nein, ich habe Schmerzen. Nur Schmerzen. Können Sie beschreiben diese Schmerzen? Ziehend, drückend, stehend? Das sind so stechende Schmerzen, die in die linke Seite ziehen. Steckende. Stechende Schmerzen, die in die linken Seite ziehen. Linke Seite. Sie meinen Sie linksseitige Ausstrahlen, oder? Die Schmerzen ziehen nach links. Okay. Sind die Schmerzen dauerhaft oder manchmal gehen und dann wieder Manchmal weggehen? stärker, aber die sind dauerhaft da, manchmal stärker. Ich habe Angst, dass ich einen Herzinfarkt habe. Ich verstehe. Können Sie diese Schmerzen aushalten bis Ende des Gesprächs oder brauchen Sie sofort eine Medikamente? Ich kann sie aushalten. Okay. Aber Sie haben kein Engegefühl oder Todesangst? Ich verstehe, dass Sie kein Engegefühl oder Todesangst, Ich oder? habe Schmerzen. Nur Schmerzen. Okay. Und ja, Frau Schmidt, Sie haben Brustschmerzen und Richtig. ein bisschen stark. Wir müssen zuerst eine Herzkrankheit ausschließen, dann ich werde diese Gespräch unterbrechen und sofort einen EKG schreiben. Okay. Und Ihren Vitalparameter messen. Danach werden wir diesen Gespräch führen. Okay. EKG ist normal, Blutdruck ist auch normal. Okay. Frau Schmidt, können wir weitermachen? Gerne. Okay. Denken Sie, ich habe einen Herzinfarkt? Nein, Ihr Vitalparameter ist EKG ist In Ordnung. Dann, ich denke, Sie haben keinen einen akuten Infarkt. Aber wir müssen weitermachen. Haben Sie früher ähnliche Beschwerden? Das erste Mal habe ich sowas. Erstmal. Und ich habe Angst, weil mein Vater an Herzinfarkt gestorben ist. Vater, und ich kann Ihnen Angst gute nachvollziehen. Wir müssen alle möglichen Untersuchungen durchführen. Okay. Dieses Brustschmerzen haben Sie, Sie haben erstmal ausgefallen. Und gibt es bestimmte Auslöser? Zum Beispiel bei Belastung eine schwere Kiste aufheben oder Ja, wenn ich eine Kiste aufhebe, habe ich Schmerzen, richtig. okay. Dagegen nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein, Ich habe jetzt irgendwelche? gestern und vorgestern habe ich eine Ibuprofen eingenommen. Ist Ihnen geholfen? Ja, ein bisschen. Ibuprofen, wie viel Milligramm? 600 Milligramm. Wie häufig? Einmal oder? Einmal habe ich die genommen, ja. Okay, Frau Schmidt. Begleitend haben Sie Atemnot, Luftnot, Husten. Nein, aber wenn ich die Schmerzen sehr stark sind, dann kann ich nicht gut einatmen. Einatmen besonders. Okay. Wenn die Schmerzen da sind, ja. Haben Sie Herzrasen, Herzklopfen? Nein, habe ich nicht gespürt. Haben Sie Schüttelfrost, Nein. Fieber? Nein, ich fühle mich auch nicht krank. Haben Sie Nachtschweiß, Kaltschweiß, Fieber? Nein, habe ich nicht bemerkt. Ist Ihnen übel oder müssen Sie erbrechen? Nein, auch nicht. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang? Nein, auch nicht. Haben Sie Hautfarbeveränderung? Habe ich nicht bemerkt. Haben Sie Wasserlassen oder Stuhlfarbeveränderungen bemerkt? Auch nicht. Okay. Ich möchte wissen, haben Sie in Ihrer Geschichte bestimmte chronische Erkrankungen? Ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion. Seit wann leiden Sie? Ungefähr seit 20 Jahren. 20 Jahren. Dagegen nehmen Sie regelmäßig ein Medikamente? Ja, ich nehme ein Schilddrüsenhormon, L-Thyroxin. Wissen Sie, wie viel Milligramm? Wie viel? 25 Mikrogramm. 25 Mikrogramm. Mikrogramm. Okay. Wie oft nehmen Sie täglich? Täglich. Einmal? Natürlich, nur einmal. Einmal täglich. Okay. Leiden Sie noch andere Erkrankungen? Ich habe keine weiteren Erkrankungen, von denen ich weiß. Okay. Nur Schilddrüse-Hypofunktionen. Okay. Unterpunkt. Unterfunktionen. Wurden Sie schon mal ein operiert? Ich wurde noch nie operiert. Noch nie. Okay. Sie haben gesagt, dass Ihren Vater an Herzinfarkt gestorben. Richtig. Wie ist Ihre Mutter Situation? Meine Mutter lebt noch, meine Mutter geht's gut. Lebt und gesund. Okay. Ja, sie hat auch Bluthochdruck, Okay. hat auch Cholesterinerhöhungen, aber sie ist fit. Okay. Haben Sie Geschwister? Ich habe einen Bruder. Ein Bruder. Der ist auch gesund. Ist sie gesund? Okay. Frau Schmidt, rauchen Sie? Nein, ich rauche nicht. Früher oder heute? Nicht. Also ich habe in der Jugend habe ich ein bisschen geraucht, so 3, 4 Jahre lang, und dann habe ich aufgehört. Okay, aufgehört. Trinken Sie Alkohol? Ab und an, also einmal im Monat, zweimal im Monat vielleicht. Wie trinken Sie? Bier oder Wein oder Ja, ich anderes? trinke so Cocktails meistens. Cocktail. Okay. Haben oder hatten Sie Kontakt mit den Drogen? Ich noch nie, ich habe noch nie Drogen genommen. Okay, super. Haben Sie irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Ich habe Hausstauballergien. Hauptstopp. Hausstaub. Hausstaub. Wie äußert sich? Ja, mit Niesen, Juckreiz, geröteten Augen, Nasenlaufen. Haben Sie Unverträglichkeiten dagegen Nahrungsmittel zum Beispiel? Nicht das höchste noch. Okay. Haben Sie vollständig geimpft? Ich denke schon. Ich war vor 2 Monaten bei meinem Hausarzt. Der hat gesagt, alles ist gut. Okay. Frau Schmidt, sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ich habe keine Kinder. Okay, was sind Sie von Beruf? Ich arbeite als Putzkraft. Putzkraft. Haben Sie Stress beim Arbeiten? Normal. Was Normal. genau? Normal. Normal, okay. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland oder im Weitland gereist? Nein. Ich vermute, dass Sie Wechseljahren, oder? Schon durch, bin ich schon durch. Besuchen Die Sie wie? Frauenärztin sagte, es wäre soweit alles okay aktuell. Ich Okay. würde vorzeitig in die Wechseljahre kommen, mit 45 Jahren. Wann waren Ihre letzten Monatsblutung? Schon lange her. Schon lange. Sie haben keine Probleme beim Frauenheilkunde. Nein. Okay. Ich kontrolliere meinen Fragen. Ich möchte kurz zusammenfassen. Falls die falsch gesagt habe ich, dann bitte korrigieren Sie mir. Sie haben seit 3 bis 4 Tagen Brustschmerzen, besonders linksseitige Brustschmerzen und Schmerzen sind dauerhaft und drückend oder stechend und Beim Belastung, zum Beispiel eine schwere Kisten aufheben, ihren Schmerzen sind verschlechtern. Die Schmerzen erstmal aufgetreten. Und sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten oder langsam zunehmend? Plötzlich. Plötzlich aufgetreten. Dagegen, sie nimmt Ibuprofen und ein bisschen geholfen bei ihm. Und sie nehmen regelmäßig Eltroxin. Richtig. Haben Sie ausstoßen? Aufstoßen? Aufstoßen? Nein. Nein. Haben Sie Sodbrennen? Nein. Okay. Frau Schmidt, ich habe mit meinen Fragen fertig. Möchten Sie etwas hinzufügen oder fragen Sie an mich? Nein, ich hoffe nur, dass ich keinen Herzinfarkt habe, weil ich bin ein bisschen beängstigt. Ja, Frau Schmidt, ich habe Ihren Angst verstehen, aber wir sind Sie in einem guten Krankenhaus und wir arbeiten im Team. Wir werden alle möglichen Untersuchungen durchführen und dann die Ergebnisse vorhanden sind, werden wir ihr Schritt für Schritt informieren. Alles klar. Zuerst werde ich Sie körperlich untersuchen, danach Blut für Labor abnehmen und wieder eine EKG schreiben und gegebenenfalls monitorisieren. Bitte legen Sie auf dem Liegen, ich komme gleich. Alles klar. Bis bald. Gleich. Bis gleich. Hat Darf jemand? ich eine Frage stellen? Ja, bitte. Haben Sie Kribbelgefühl im linken Arm? Nein. Nein. Und waren Sie schon beim Kardiologen? Nein. Nein. Darf ich? Ja. Haben Sie geschwollene Beine? Nein. Nein. Sind Sie zum Beispiel länger sitzen oder eine Länge oder ferne Reise gemacht? Nee, Haben Sie? nein. Ich habe keine längere Reise oder keine längere Autoreise oder Flugreise oder Busreise gehabt. Ich bin immer in Bewegung, immer. Weil ich bin eine Putzfachkraft. Ich muss viel putzen, ich bin immer in Bewegung. Ja. Darf ich? Haben Sie sich in der letzter Zeit verletzt oder haben Sie einen Unfall? Nein, kann ich mich nicht daran erinnern. Darf ich? Bitte? Haben Sie viel körperliche Belastung bei der Arbeit? Ja, ich muss putzen, ne? Ja, okay. Haben Sie Bewegungseinschränkungen? Zum Beispiel könnten Sie den Kopf einfach drehen, nach links, nach rechts. Ja, klappt gut. Kaputt? Keine Probleme. Entschuldigung. Haben Sie in letzter Zeit oder bei Ihnen schon einmal in letzter Zeit eine Zahneingriff durchgeführt? Nein. Hatten Sie früher einen Bandscheibenvorfall? Nackenbandscheibenvorfall? Mir nicht bekannt, nein. Wunde im Brustkorb bemerkt. Nein. Ich habe keine Wunde oder keine Rötungen oder Bläschen oder so habe ich nicht. Können Sie gut schlafen? Ja. Sehr gut. Waren Sie in letzter Zeit im Krankenhaus? Nein. Treiben Sie Sport außer die Arbeit? Leider nicht. Keine Zeit. Haben Sie einen Auslöser bemerkt vor dem vor der Schmerzen besonderes? Wie meinen Sie das? Besonders Auslöser, meine ich. Zum Beispiel? Sie haben gesagt, glaube ich, ein starkes etwas aufgehoben. Genau, wenn ich mich bewege und wenn ich das hochhebe, wenn ich mich belaste, habe ich dieses Schmerzen auf der linken Seite. Okay. Strauß die Schmerzen bestimmte Finger oder Ist schon allgemein linke gefragt Hand? worden, nein. Aber Okay. es zieht nach links. Sieht lang In die links. linke Seite. Linksseitig. Okay, machen wir Arztgespräch. Guten Tag, Herr Oberarzt. Hallo. Ich habe eine neue Patientin aufgenommen und möchte Ihnen diesen Fall kurz vorstellen. Hätten Sie kurz Zeit dafür? Natürlich. Ja, die Patientin heißt Helga Schmidt. Sie ist 50-jährige alte Patientin. Sie ist 1,65 Meter groß und 65 Kilogramm schwer. Die Patientin stellte sich bei uns heute wegen seit 3 bis 4 Tagen bestehende, dauerhaftige, sehende Brustschmerzen. Brustschmerzen erstmal aufgefallen. Plötzlich aufgetreten und Links oder rechts? Linksseitig. linksseitige Brustschmerzen. Schmerzintensität liegt bei 7 von 10. Oh. Und dann, ich habe diesen Aufnahmegespräch unterbrochen und dann EKG schreiben und Blut für Labor abnehmen. Danach, wir haben Aufnahmegespräch weitermachen. Wegen dieser Brustschmerzen, die Patientin nimmt Ibuprofen 600 Milligramm eingenommen und diese Medikamente bei ihm ein bisschen geholfen. Und Schmerzen beim Belastung verstärken und Was für begleiten eine Belastung? zum Beispiel eine Kiste oder schwer Dinge aufhoben, dann hat sie Brustschmerzen. Hm. Auch wenn die Treppen steigt oder so, oder wenn es zügig geht, auch dann? Nur bei Belastung hat sie Schmerzen. Ja, Belastung ist ja unterschiedlich. Belastung, körperliche Belastung mit schwer heben Ja. oder schnell laufen, Treppen steigen. Ah, sie hat gesagt, bei Belastung, aber ich habe nicht diesen detaillierte Fragen gestellt. Ja, müssen Sie Bei machen, am liebsten mal. der körperlichen Untersuchung werde ich diese Frage stellen. Okay. Diese Schmerzen erstmalige aufgetreten. Begleitend Begleitend hat sie keine bestimmte Beschwerden, zum Beispiel Herzrasen, Übelkeit, Emesis, Arrhythmie oder Erbrechen, Hautfarbe Veränderung nicht bemerkt. An Vorerkrankungen leidet sie an Hypothyreose seit 20 Jahren. Dagegen nimmt sie L-Thyroxin 25 Mikrogramm täglich regelmäßig. Bei der Patientin keine bestimmte Operationen durchgeführt. In der Familienanamnese ergaben ihr Vater an Myokardinfarktus gestorben. Ihre Mutter lebt noch und leidet an arterieller Hypertonie und leidet an auch Hypercholesterinämie. Sie hat einen gesunden Bruder. In Bezug auf Sozialanamnese, sie ist verheiratet, habe keine Kinder. Sie ist Putzkraft von Beruf. Sie hat keine bestimmte Stress bei der Arbeit. In letzter Zeit, sie hat keine Gewichtsveränderung und Appetit und Schlaf ist gut. Gynäkologische Anamnese, sie ist im Wechseljahren. Ihren letzten Regelblutung ist schon lange früher. Sie hat Hausstauballergien. Es äußert sich mit Nissen, Pruritus und Rhinokonjunktivitis mit. Sie hat keine Unverträglichkeiten. Impfstatus ist aktuell. Sie ist nicht Raucher. Als Jugendlichen ein paar Mal versucht, aber kein dauerhaft. Sie trinkt ein oder zweimal pro Monat einen Cocktail trinkt. Drogenkonsum wurde verneint. Das war's alles. Und meine erstmalige Untersuchung beim Anamnesegespräch, EKG und Vitalparameter sind stabil, aber ich denke, anamnestische Angaben deuten am ehesten eine Akut-Koronarsyndrom, besonders hochwahrscheinlich stabil Angina. Wann hat sie die Schmerzen? Sie hat hier kein Engegefühl. Haben Sie genau gefragt, wann sie die Schmerzen hat? Sie haben gesagt, bei Belastung, beim was aufheben, ne? Ja. Also vielleicht bewegungsabhängig. Ja, beim Belastung Haben Sie hoffen. gefragt, wenn sie draufdrückt, ob das weh tut? Nein, ich habe nicht gefragt. Ja. Das müssen Sie bitte nochmal fragen. Haben Sie gefragt, wenn sie einatmet, ob sie die Schmerzen hat? Ja, sie hat gesagt, besonders Einatmen Probleme. Hat sie gesagt? Ja. Also sie hat gesagt, wenn sie einatmet, hat sie Schmerzen, dann kann sie nicht mehr weiteratmen, richtig? Ja, richtig. Genau. Das heißt, sie hat, wenn sie einatmet, hat sie Schmerzen, man kann sie nicht weiteratmen. Man müsste noch wissen, ob Sie, wenn Sie draufdrücken auf die Brust, ob das weh tut. Vielleicht haben Sie gefragt, ob sie einen Infekt gehabt hat vor ein paar Wochen oder Monaten. Hat sie einen Atemwegsinfekt gehabt? War sie krank gewesen? Grippaler Infekt, Husten, Schnupfen, Erkältung? Ja, ich habe beim Vegetativanamnese viele Fragen gefragt, aber begleitend oder vegetativ hat sie keine bestimmten Probleme. Haben Sie Dann gefragt? Man muss explizit nachfragen. Haben ja. Sie vor kurzem einen Infekt gehabt? Waren Sie erkrankt? Haben Sie vielleicht stark gehustet? Sie hat keine Husten, keine Fieber. Dieses Beschwerden ist Aktuell nicht. Momentan erstmalige. nicht. Momentan nicht. Aber vielleicht vor 2 Wochen. Vielleicht vor einer Woche. Aber diese Fragen nicht relevant in dieser Krankheit, denke ich. Nicht relevant. Aktuell Anamnese ist nur Brustschmerzen und Richtig. bisschen Atmung. Einatmen, Brustschmerzen. Ja, wenn sie Atmen. einatmet, hat sie Brustschmerzen. Wenn sie sich bewegt, schwer hebt, hat sie auch Schmerzen. Ja, okay. Also Sie haben recht, es kann ein Myokardinfarkt sein, stabile Angina, aber normalerweise ist eine stabile Angina mit, wie Sie gesagt haben, Engegefühl. Ja, aber Hat sie aber nicht. Sie hat. nicht 100%, ja. Richtig, genau, richtig. Man muss zuerst eine Angina, also einen Myokardinfarkt oder eine koronare Herzerkrankung ausschließen. Richtig, vollkommen Ja, richtig. okay. Aber man sollte hier auch an was anderes denken, vielleicht. Ja, Normalerweise, wenn Sie eine stabile Angina haben, haben Sie keine Probleme, wenn Sie einatmen. Richtig? Haben Sie keine Schmerzen? richtig, aber Einatmenprobleme. Während der Brustschmerzen, denke ich. Nicht Genau. besonders oder Nein, ja, sie andere hat ja Zeit. gesagt, wenn sie einatmet, hat sie Schmerzen, dann kann sie nicht mehr weiteratmen. So hat sie das gesagt. Okay. Ich Also denke mal, man muss dass sie dann. überlegen. Natürlich, Sie haben recht, Sie können sagen, ich habe Verdacht auf Angina pectoris oder stabile Angina, KAK. Alles richtig, vollkommen richtig. Aber um die Anamnese zu verfeinern, also eine detaillierte Anamnese, kann man, weil Ihr EKG ist unauffällig, EKG muss nicht auffällig sein, muss kein STEMI sein, ist richtig. Aber man muss vielleicht auch an etwas anderes denken. Vielleicht hat sie ein muskuloskeletale, thorakale Schmerzen. Ja, meine Verdachtsdiagnose ist Muskelverspannung, Interkostalmyalgie zum Beispiel. Genau. Kann das sein, es kann auch eine Myokarditis sein, aber es kann bei Frauen auch eine oder bei Männern auch eine sogenannte Interkostalneuralgie sein. Ja, ich habe ja Schon mal Differenzen. gehört, ja, ne? Kennen Sie? Genau, Interkostalneuralgie, Neuralgie. stechende Schmerzen bei Bewegung nach einem Infekt, beim tiefen Einatmen tritt auch auf, ne? Ja, Also natürlich. man muss auch daran denken, wenn man jetzt alles ausgeschlossen hat, muss man auch überlegen, später oder auch in der Notfallambulanz, es könnte auch eine funktionelle Störung sein, ein funktioneller Schmerz. Funktionell. Wichtig ist immer hier zu fragen, meiner Meinung nach, wenn Sie auf die Stelle draufdrücken, mit der Hand draufdrücken, haben Sie Schmerzen? Das hat keiner gefragt. Dann hätte die Patientin ja gesagt. Ne? Das muss man fragen. Haben Sie Schmerzen, wenn Sie auf die Stelle draufdrücken? Haben Sie Schmerzen beim Einatmen? Ne? Haben Sie Schmerzen beim Treppenlaufen hoch? Oder haben Sie Schmerzen, wenn Sie sich bewegen? Ne? Das muss man Natürlich. auch fragen immer. Haben Sie den Schmerzen, wenn Sie den Arm nach links bewegen, nach rechts bewegen, zum Beispiel? Muss man mit dran denken. Also nicht alles ist eine KHK, also eine stabile Angina pectoris oder eine, weil Sie haben immer gesagt, bei Belastung, Sie haben recht, aber Belastung ist nicht Belastung. Ja, Es gibt natürlich. kardiale Belastung, wenn man Treppen steigt oder einen Berg hochläuft, ne? Aber es gibt körperliche Belastungen, wenn sie schwer heben, Muskel anstrengen, ne? Das ist dann wieder was anderes. Ja, ich verstehe. Nur, dass man dran denkt, ne? Genau. Mit dem Schmerz kann man mit dem Finger kann man das lokalisieren, zum Beispiel. Wo ist der Schmerz genau? Die meisten Patienten sagen dann ein punktueller Schmerz hier, da, an der Brust, zum Beispiel. Nur als Information. Ja? Gibt es Fragen? Man denkt immer an Myokardinfarkt, aber nicht immer ist es ein Myokardinfarkt, nicht immer ist es eine KAK. Ja? Natürlich hat die Patientin eine Familienanamnese, Vater ist an Myokardinfarkt verstorben. Man muss einen Myokardinfarkt ausschließen. Vollkommen richtig, ne? EKG, Troponin, gegebenenfalls Ultraschall, muss man alles machen. Vollkommen richtig. Aber man muss auch detailliert fragen, was für ein Thoraxschmerz? Was für ein Thoraxschmerz? Nicht jeder Thoraxschmerz ist eine Angina. Diese Patientin hat keine Angina. Sie hat nur thorakale Schmerzen. Punktuell bei Einatmung, bei Belastung. Körperliche Belastung, also schwer heben oder Arm bewegen zum Beispiel. Ist das eine Pleuritis oder wie Sie haben gesagt? Interkostalneuralgie kann man sagen. Neuralgie. Tritt sehr oft auf. Ne? Haben wir sehr oft in der Notfallaufnahme, in der Haushaltspraxis, wenn die Patienten sagen, hier tut es mir weh, genau da. Und das zieht nach links oder kommt von links nach vorne, immer zwischen den Rippen. Ne? Interkostalneuralgie. Herpes Zoster, Neuralgie. Kann sein, aber sie hat keinen Hautausschlag. 7,7 Punkt ist nicht hoch für diesen Fall. Ist hoch. Ist hoch. Ja. Neuralgie immer hoch. Ist hoch. 7 ist hoch. Ne, aber Herr Atesch hat gefragt, haben Sie Engegefühl? Mehrmals gefragt. Das ist gut. Aber sie hat gesagt, ich habe Thoraxschmerz, ich habe Brustschmerz. Dann hätte man vielleicht fragen können, wo haben Sie die Schmerzen genau? Punktuell oder wenn Sie den Arm bewegen, wenn Sie tief einatmen, ne, das hätte man fragen können. Meiner Meinung nach. Charakter Ja, und aber Frau hauptsächlich. Entschuldigung, wir müssen unsere Verdacht und Differentialdiagnose relevant mit Beschwerden. Und Ja. ich habe eine Verdachtdiagnose, Ja, ist aber ja richtig. Ist ja auch richtig. auf eine ein bisschen Differentialdiagnose. Wenn meine Verdachtdiagnose ist nicht richtig, aber differenzialdiagnostisch ist, besteht da, dann es gibt keine Probleme, denke ich. Ich habe nicht gesagt, dass es ein Problem ist. Sie haben alles richtig gemacht. Ich Okay. habe nur eine Empfehlung gegeben, wie man noch detaillierter fragen könnte, um differenzialdiagnostisch zu arbeiten. Sie haben nichts falsch gemacht. Okay. Alles okay. Könnte dauerhaft und Charakter unterscheidend? Dauerhafter Schmerz, sie hat immer Schmerzen dort. Und wenn sie sich bewegt, hat sie mehr Schmerz. Ne? Aber zum Beispiel eine stabile Angina, wie Herr Atesch auch gefragt hat, bei Belastung hat man die immer. Aber sie hat immer dauerhaft die Schmerzen. Das ist richtig. Ich glaube, die wichtigste Sache ist der Schmerzcharakter und ja, Lokalisation von diesem Schmerz. Zum Beispiel Richtig. ein Punkt. Ja, Genau. bei Angina, man konnte nicht genau beschreiben. Richtig. Und meistens ist Angina auch drückend, ne? Wie Herr Atesch gesagt hat. Ein Engegefühl, ein drückender Schmerz, als wenn jemand drauf sitzt. Ne? Ich wollte mit dem Fall nur zeigen oder nicht immer den Fall Myokardinfarkt in den Vordergrund bringen, sondern auch, dass es andere Diagnosen häufig gibt in der Notaufnahme und in der Haushaltspraxis. Ne? Nicht jeder, der kommt und sagt, ich habe Brustschmerzen, hat einen Myokardinfarkt. Man muss immer mit dran denken, dass es wenn man genau fragt, anamnestisch, kann man schon meistens die Diagnose wissen. Und wenn Sie Natürlich müssen Sie einen Infarkt ausschließen, das ist Pflicht. Bei Frauen sowieso. Da kann der Schmerz immer anders sein. Sie müssen immer vom Schlimmsten ausgehen. EKG, Troponin machen, immer. Başka Türkçe'de sorabiliriz eğer herhangi bir sorunuz varsa.